Danke, Herr. Well, our boys are back from Liberia. Unsere Jungs sind wieder da aus Liberia. Two of them came at 9 o'clock yesterday. Zwei sind gestern um 9 gekommen. And Eric came at 12. Der Eric kam um 12. I was there for both of them, and just we all, many of us came, and we just spent time with them. Wir waren für beide waren wir dort. Viele haben ein bisschen Zeit noch mit ihnen verbracht. And yeah, so we're gonna have Yason and Nate come up, and they're gonna share Jason about their trip. Jason und Nathan werden jetzt ein bisschen erzählen über ihre Missionsreise. Right, yeah, fantastic. Genau, der Vorteil am Reis ist einfach, dass man ihn sehr leicht anbauen kann und dass er in Massen da ist. Und dementsprechend gibt es dann auch 2 bis 3 Mal am Tag Reis. Es hat ein bisschen auf den Magen geschlagen, aber es war okay. Nächstes bitte. Genau, hier könnt ihr Lionel sehen. Ein bisschen, ja, auf dem Bildschirm ist schwer zu erkennen. Das ist Lionel und was er in der Hand hat und was ich da zwischen den Lippen hängen habe, das ist eine Patrone, ich glaube, von einer AK-47. Diese findet man auf den Dirt Roads im Boden drin stecken und man merkt einfach noch dort vor Ort, dass der Krieg einfach noch, es ist einfach gegenwärtig. Es ist da, es ist in den Köpfen der Leute und es geht einfach nicht raus. Und man wird dort als Weißer, wenn man hinkommt, wird man mit ausgebreiteten Armen wird man empfangen, weil die Leute sich so sehr freuen, wenn ein Weißer kommt, dann verändert das was. Dann bringt das Positives und bringt das Neues. Nächstes Bild bitte. Genau, wir haben dort in den Dörfern auch, wo wir waren, das ist bereits mitten im Dschungel, wo man nicht mehr mit dem Auto hinkommt. Ja, haben wir Geschenkpakete verteilt. Nächstes bitte. Die Kinder, die haben echt Freude damit gehabt. Die haben teilweise nur die Kartons auf den Köpfen rumgetragen und haben damit ihre Freude gehabt. Also das war alles, was man denen gegeben hat, ist egal was es war, haben die Freude damit gehabt. Du hast denen, wenn du zu Ende gegessen hast, deine Peanut Butter, ja, dann hast du es ausgespült, hast Steine reingegeben, hast zugemacht, hast es dem Kind geschenkt und es hat Freude damit gehabt. Das ist, die können mit allem etwas anfangen. Nächstes bitte. Hier seht ihr Nathan. Und ein paar Köpfe, die hervorschauen. Ganz links wäre noch ein Mädchen gewesen, aber die hat sich versteckt, die hat sich nicht getraut. Und die Kinder dort, die hängen einen wirklich an den Lippen. In diesem Dorf war es teilweise schwierig, sich zu verständigen, weil die meisten nur Loma sprechen. Ich wollte einmal, wie jeder seinen Naturpflichten nachgehen muss, mal auf Toilette in den Dschungel gehen. Und da musste ich den Kindern, den 5, 6, die um mich herum standen, irgendwie klar machen, dass ich jetzt nicht spielen möchte. Und wenn man ihnen etwas gesagt hat, dann haben die das direkt nachgesagt. Also es war ein bisschen kompliziert. Okay, nächstes bitte. In dem Ganzen, es war für uns zwar teilweise recht lustig mit den Kindern, aber wenn dann so welche Sachen kommen, wie von dieser jungen Frau, die links im Bild zu sehen ist, sie meint, nehmt bitte mein Kind mit, nehmt es bitte mit, gibt ihr eine Schulausbildung, zieht sie heran und bringt sie dann wieder zurück. Sowas, es ist ein bisschen schwierig, dort zu sein, präsent zu sein, Liebe zu schenken, alles zu tun, was man kann und dann einfach, wie einem auch die Hände gebunden sind. Okay, nächstes Bild bitte. Hier seht ihr Erik, wie er gerade aus einer englischen Kinderbibel vorliest. Nächstes bitte. Also so laufen die Kinder dann teilweise rum. Wir waren im ersten Dorf, sind nach 6 Tagen, glaube ich, wieder zurückgekommen und die haben genau die gleichen Sachen, nur schmutziger angehabt. Und es war, der Nathan hat einem kleinen Jungen, der Socken getragen hat, die aber nicht mal als Socken funktioniert haben. Also die Zehen waren frei, die Ferse war komplett frei und der hat ihm einfach ein neues Paar Socken geschenkt. Und das war für den Weihnachten, Geburtstag und alles andere zusammen. Ja. Okay, nächstes. Ich bin gesegnet worden mit geschickten Händen. Ich habe Tischler gelernt und das war im dritten Dorf Und nachdem die ersten beiden Dörfer sich schon in der Gemeindeversammlung beschwert haben darüber, dass die Dächer, die sie haben, dass sie undicht sind, und dann auch das dritte Dorf, habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir was ausdenken. Und dann kam mir eine Idee und ich habe ein Modell entwickelt, wie man die Dächer wasserdicht machen kann. Und somit konnte ich nicht nur dadurch ein Segen sein, dass man einfach als Weißer dort ist, denn das ist für die Leute eigentlich schon genug. Ja. Sondern ich konnte ihnen auch ein bisschen praktisch was mitgeben. Das nächste Bild bitte. Also ungefähr, damit ihr seht, wie das aussieht. Und das nächste. Wenn man dieses System über das ganze Dach macht, dann ist es dicht. Okay, nächstes bitte. Dies war eine Brücke zum letzten Dorf. Wie gesagt, die Wege sind etwas eigenartig dort. Wer das Video ganz am Anfang vor dem Gottesdienst gesehen hat, Nathan hat schon ein bisschen erzählt, also es ist wirklich kompliziert teilweise. Entweder man geht durchs Wasser oder über diese Brücke. Die Sache ist, wenn man durch dieses Wasser geht, man sieht, es sieht nicht sehr sauber aus. Dieses Wasser ist gleichzeitig zum Duschen, also die ziehen sich einfach aus, setzen sich rein, fertig. Ist gleichzeitig fürs Wäschewaschen und ist gleichzeitig der Platz, wo sie ihr Wasser zum Trinken herbekommen. Das ist alles aus diesem Fluss, direkt am Ufer. Direkt neben, wo gewaschen wird, wird Trinkwasser aufgebracht. Also es ist sehr schwer. Trotz alledem in Monrovia gibt es so Lichtblicke wie im nächsten Bild, bitte. Sowas. Also das hat mich sehr begeistert, dass die Leute ihre Autos teilweise so anmalen und doch auch Gott vor Augen haben. Okay, die Bilder können wir schließen. Wir waren in vier Dörfern. Wir sind von Dorf zu Dorf marschiert und ganz am Schluss zurückgegangen. Und die erste Priorität war einfach, dass wir denen Liebe weitergeben. Gottes Liebe einfach denen zeigen. Und das Coole war, wir hatten eine God Story, also Geschichte und den Jesus-Film, und das ist alles in Loma gewesen. Ja, das war in deren Sprache, die sie dort einfach im Busch sprechen. Und dann bin ich da gesessen am ersten Abend, sehe mir diesen halbstündlichen Film an und verstehe von dem Ganzen kein Wort. Es ist interessant, dass Jesus da Loma spricht. Leute fanden es lustig auch teilweise. Aber dann nachdem ist dann nach vorne gegangen, eben aus unserem Team, und hat dann auf Loma gepredigt oder einfach ein paar Worte weitergegeben. Und man versteht nichts von alledem. Also man versteht nicht die Wörter, aber man weiß ganz genau, was gerade abgeht. Und dann sieht man, wie die Leute aufstehen und nach vorne kommen und ihr Leben Jesus geben. Das war ich wusste nicht, wie ich die Gefühle sortieren sollte, ja, am ersten Abend. Das war irgendwie so, wow, das war im kleinsten Dorf noch. Dann sind wir im nächsten Dorf gewesen. Das gleiche wieder passiert. Im nächsten Dorf. Das gleiche wieder passiert. Und die letzten beiden Dörfer waren sehr dafür bekannt, dass sie einfach mit Zauberei hantieren. Und man hat das schon am Eingang gemerkt beim letzten Dorf, dass sie viele Bräuche haben, die einfach darauf hinweisen, dass sie mit Zauberkraft arbeiten. Dort aber angekommen, war das größte Bedürfnis da, dass wir als Weißen uns um die Verletzten dort kümmern. Und es war absolut okay für die Leute, dass wir für sie beten. Die haben so einen Hunger gehabt. Das war ein Wahnsinn. Und als wir wieder einen Film gezeigt haben und als am Ende von den knapp um die 180 Leute, die dort waren, nahezu jeder aufgestanden ist und nach vorne gekommen ist. Das war für mich einfach nur, ich bin mittendrin gestanden, die sprechen alle nicht meine Sprache, selbst das Englische schwer zu verstehen, weil sie die Wörter einfach anders aussprechen. Das war für mich, wow, was geht hier ab? Das mitzuerleben war ein Riesensegen und es hat mich sehr stark verändert. Es hat einfach mein Denken verändert. Und das Coole war einfach, dass Gott uns selber auch gebrauchen konnte, einfach um die Leute dort zu segnen. Wir sind dann am Wege zurück gewesen, wir hatten dann 8 Stunden Marsch. 8 Stunden waren kalkuliert ungefähr für die Leute dort mit ihrem Tempo und wir sind das Tempo komplett mitgegangen. Also es war nicht easy, um es harmlos auszudrücken. Am Weg zurück sind wir einem Typen begegnet und der ist dann zum Dennis hin und hat gemeint so, stopp mal kurz, warte mal, ich habe dir etwas zu sagen. Und der Dennis, also sein Vater, der hat mehrere Frauen, dadurch ist es möglich, dass der Dennis 35 Geschwister hat. Und er ist der Älteste von all denen. Ne? Und dieser Typ am Wege zurück hat er die Nachricht überbracht, dass einer seiner Brüder gestorben ist. Für uns war es natürlich alle ein Riesenschock und niemand wusste, wie er damit umgehen soll. Dennis aber, okay, Fokus, wir gehen jetzt zurück. Wir sind das zurückmarschiert. Dann gab es am nächsten Tag einen Gottesdienst, eben wegen dem verstorbenen Bruder. Und in dem Gottesdienst, das war so genial, weil einfach nicht, okay, wir sind jetzt in den Dschungel gegangen, wir haben unsere Mission erfüllt, wir sind aus dem Dschungel raus und passt, abgeschlossen. Nein. Am nächsten Tag eben, in diesem Gottesdienst, ist der Dennis nach vorne und hat gesagt, mein Bruder ist gestorben. Mein Bruder hat Jesus als seinen Erlöser angenommen und mein Bruder ist jetzt im Himmel. Und wenn ihr ihn wiedersehen wollt, dann nehmt Jesus an. Und es sind weitere 15 bis 20 Personen aufgestanden in dieser Halle und haben ihr Leben übergeben. Also, ja. Thank you, Jason. Also, danke. We got to know each other quite well on the trip. Wir haben uns sehr, sehr gut kennengelernt auf der Reise. The trip was exciting and exhausting, to sum it up in two words. War also extrem spannend und aber auch sehr erschöpfend. Exhausting because we had inadequate nutrition. Also sehr erschöpfend, weil wir nicht die richtige Nahrung hatten dafür. Inadequate sleep over 17 days. Es war auch nicht richtig passend, dass wir einfach viel zu wenig Schlaf hatten. Inadequate water. Auch nicht das richtige Wasser. You fill up your water at that village where Jason showed the picture. Also wir haben das Wasser aufgefüllt dort in dem Dorf, wo Jason da das Bild gemacht hat. You throw in a pill to make it clean. Was? You throw in a tablet to make it clean. Okay, man wirft also eine Tablette rein, um es irgendwie zu desinfizieren. And you stare at your 1 liter bottle and you say, if I don't drink this, I'm going to get dehydrated. Und du schaust dir da die Flasche an und sagst, wenn ich das nicht trinke, werde ich dehydrieren. And if I do drink this, my stomach's gonna hurt the rest of the day. Aber wenn ich es trinke, wird mein Magen rebellieren den Rest des Tages. That kind of summed up the Liberian lifestyle that we were living. Und das ist eine Zusammenfassung des liberianischen Lebensstils, den wir da gelebt haben. On the flip side, very exciting. Aber auf der anderen Seite extrem spannend. Most of all, as Yasun mentioned, in several occasions, we saw people, their lives were changed. Wie Jason bereits gesagt hat, wir haben es bei vielen Gelegenheiten gesehen, wie die Leben förmlich verwandelt wurden vor unseren Augen. That was our mission. That was our goal in going there. Das war unsere Mission und das war unser Ziel. To encourage Dennis and his team of evangelists. Dass wir einfach Dennis und sein Team von Evangelisten ermutigen. And to change lives through this Jesus film, through evangelism. Verwandelt werden durch diesen Jesus-Film und durch die Evangelisation. So I'd like to take you guys into the jungle. Ah, und jetzt möchte ich euch mitnehmen hinein in den Dschungel. Show the video, please. There's Eric stepping into the real jungle. Yeah, boy. These ladies are amazing. Woo! Speakers for the Jesus film, balancing on their head. The generator, the main man, evangelist, and here's Morpheus himself. Ready to go. Yo, man. Thanks. Been going about 39 minutes. Not too bad yet. The joy of the Lord is our strength. Go ahead, straight to the next video. Wow, that was 39 minutes in. Springen. I want to see these ladies with the speakers on their head. Oh, shoot. Unbelievable. Oh. That's unbelievable. Yeah, I can't guarantee for your camera. Yeah, you can toss it to me or something. I guarantee I'll make it. Notice I have boots. All the Liberians are wearing sandals. Do you want to go? Go. Oh, yeah. 20 kilos. Okay, Moses. Oh, yeah. Yeah, those were the easier parts, you know, the flat parts or the easier bridges. But as I mentioned, and as Yasun mentioned, is the way just got more and more difficult as we got more out of civilization. Ah, das war nur erst der Anfang, die leichteren Brücken. Wie ich bereits erwähnt habe, je weiter wir in den Dschungel hineingegangen sind, umso schwieriger wurden da die Wege. And this is a video taking off from Malawi. Das ist ein Video. Der Start in That was the taking off from Malawi, which you guys have heard many stories about. Das war der Start weg von Malawi. Ihr habt einige Geschichten schon bereits darüber gehört. This is the most satanic village in the whole region. Das war einmal das am stärksten satanisch beeinflusste Dorf in der ganzen Region. The last team visited there. Das letzte Team hat dort besucht. And all of you through your donations. Purchased a rice mill for this town. Und durch eure Spenden war es möglich, da eine Reismühle zu kaufen für dieses Dorf. So we worked with an organization called Samaritan's Purse to help airlift supplies through this helicopter over to Malawi, including the rice mill. Wir haben praktisch zusammengearbeitet mit einer Hilfsorganisation, Samaritan's Purse. Oh, das ist Billy Grahams Sohn. Mhm. Und sie haben einfach Hilfsgüter dort hingeliefert und unter anderem eben auch unsere Reismühle. So, das ist der Sohn von Billy Graham. Mm-hmm. In Malawi, this rice mill will help change people's lives, physical lives. Und in Malawi wird einfach die Reismühle dazu dienen, dass einfach das Leben, das körperliche Leben dieser Menschen wirklich verwandelt wird, and verändert wird. We spent the whole trip with the head pastor from the Malawi region. Und die gesamte Reise auch mit dem leitenden Pastor der Malawi Region verbracht. And he said they have already started 6 new church fellowships surrounding Malawi. Und er sagte, die haben bereits 6 Gemeinden in der Umgegend von Malawi gegründet. So we can praise God and we know that our prayers and our donations are making a difference in lives of Liberians there. Und wir können einfach Gott dafür preisen, dass unser Gebet und auch die Gaben einfach einen Unterschied machen in der ganzen Region. This is in the first village. Das ist in dem ersten Dorf dort. Just hanging out in the village here. I don't know what we're doing, but we're doing something. Yeah, we're clapping. How you doing? Fine. You say, hello America. Hello America. Hello Austria. Hello Austria. Jesus loves you. Jesus loves you. Amen. Amen. Beautiful people. Beautiful. Now you are beautiful. This is a fun game. There's our wonderful cooks, Nancy, Bessie, Lami, Eric, Lionel, the evangelist. Yeah. That was the first village, Badesu. Das war das erste Dorf bei Jesu. In the jungle. Das erste Dorf im Dschungel bereits. And we really saw God's orchestration through the whole trip that we were on. Wir konnten einfach sehen, wie Gott alles orchestriert hatte für die ganze Reise. The original plan was to go to the farthest village first and then work our way back. Der ursprüngliche Plan war, dass wir zuerst einmal ganz nach hinten gehen würden in das letzte Dorf und dann von dort aus dann immer Stück für Stück zurückkommen würden. However, Jason injured his foot in the water, got stung by some sea urchins. Jason hat da eine Verletzung erhalten durch also irgendein Tier im Wasser, ein Seeigel. Had to go to the hospital. Er musste ins Spital verhandelt werden. On the third day, when we were helping load supplies into the helicopter. Und am dritten Tag, als wir da mithalfen, da die ganzen Lieferungen in den Helikopter zu laden. Eric's like, yeah, I'm so excited. We finally get to do something, get some action. Sagte Eric, hey, Wahnsinn, jetzt können wir endlich was tun hier. Auf geht's. Goes to lift the rice mill out of the car and pulls a muscle in his back. Er greift die Reismühle an und im selben Moment bekommt er irgendwie so einen Hexenschuss. So two out of three of us are down. Also zwei von dreien sind fertig. And we're leaving for the jungle the next day. Am nächsten Tag sollten wir in den Dschungel gehen. But as I said, we saw God orchestrating us the whole way. Aber wie ich das bereits gesagt habe, Gott hat das ganze Weg irgendwie orchestriert, hat das geführt und geleitet. We ended up going to this village of the video I just showed you on the first day then. Und so geschah es, dass wir in dieses Dorf, was ich euch in dem Video gezeigt habe, zuerst gingen. And there, where we had the most welcome reception and we had the best response. Und da war es einfach so, dass wir am meisten willkommen geheißen waren und einfach die besten Reaktionen da erlebten. The owner of the village had even accepted Jesus Christ while he was in the military. Und der Owner? The owner of the village. Also wie soll man sagen? Der Besitzer des Dorfes er hatte Jesus also angenommen während seiner Armeezeit. And after we sat down with all the elders, we spoke with the chief. Und nachdem wir mit den Ältesten zusammengesessen sprachen wir dann auch mit dem Stammeshäuptling. And this was before we had showed the films or anything. Und das war bevor wir überhaupt Filme gezeigt hatten oder irgendetwas gemacht haben. He said something really exciting to us. Und er sagte etwas, was uns also total von den Socken gekippt hat. He said, I'm excited to know Jesus Christ so we can repent. Also ich bin völlig gespannt und begeistert darauf, einfach von Jesus zu hören, dass wir bereuen können und Buße tun. And we saw many lives changed in that village after the Jesus film was shown. Und so sahen wir einfach, wie viele Leben verwandelt wurden, nachdem wir diesen Jesus film gezeigt hat. God's sovereignty was just over the whole trip. Gottes Souveränität, sie bedeckte einfach die gesamte Reise. And he used all your prayers to help guide and direct us. Und es war einfach eure Gebete, die uns geführt und geleitet haben. Let's take a look at the next video here. This is landing in Malawi, I guess. Landing in Malawi, it's very short. Landung in Malawi. Another video, please. Oh, wait. Stop that. That's a special for the end. Can you show the pictures, please? A few photos. Zeig mal ein paar Bilder jetzt. Yeah, there they are. We can just go through the first one. Yeah, just beautiful children there. Such beautiful children. Wunderschöne Kinder, wunderbare Kinder. This is the land that was purchased by your donations here at the church. Hier könnt ihr das Land sehen, der Boden, der... Actually, it was privately purchased. Okay. There's three pictures of it here. If you could just flip through these three photos. Es ist also Land gekauft worden, privat. This place is huge. Und es ist einfach ein Riesenareal. And it's about 25 acres, right? 25 hectare. And right, it was privately bought for the church. Ja, also, es hat private Spender gegeben, so die das für die Gemeinde gekauft haben. Dennis led us around the perimeter of this land to each of the cornerstones that have been set in. Und der Dennis hat uns geführt und wir sind einfach die Grenzsteine dieses Gebietes abgegangen. And he explained to us how this was such a prime location of this land. Er hat uns einfach gezeigt, was für eine perfekte Lage dieses Land hat. There's a state-of-the-art brand new university going up right behind it. Direkt dahinter wird eine neue Universität aufgezogen. Where thousands of university students will be attending. Und da werden tausende von Universitätsstudenten einfach dort ausgebildet werden. And currently there's a school on this land, but it will be used for churches and for whatever the Lord's purpose leads. Und es gibt eine Schule auf diesem Land, aber es wird verwendet werden für die Zwecke, die der Herr beabsichtigt. Next photo. Next photo. Next. This is the team all crammed into the back of the car. At one point we had 18 people on the car, on or in the car. Ihr könnt also das Team hier sehen. Man kann sehen, wie die alle da in das Auto gestopft wurden. Es hat einen Moment gegeben, wo wir mit 18 Leuten in oder auf dem Auto gefahren sind. Next. Here is the rice mill. Eric posing after he hurt his back. Here's the machine and the rice mill that was airlifted to Malawi. Da könnt ihr sehen, Eric, wie er da in Pose steht bei der Reismühle, die ihm also das Rückgrat irgendwie da verletzt hat. Und das ist kurz vor dem Abflug nach Malawi. Next. A typical house in some of the jungle villages, just made out of mud with thatched roof. Und Sie können das sehen, praktisch wie das typische Haus ausschaut. Es ist einfach eine Lehmhütte mit so ein bisschen, was ich aus Bambus, wie irgendeinem Holz obendrauf. This is the way in the jungle. You can see it's pretty steep at times and got very thick bush. Und das ist der Weg durch den Dschungel. Da kann es manchmal sehr steil raufgehen und auch der Dschungel ziemlich dicht werden. Next. Huge trees. You can see a little tiny man standing in the corner. That's Jason. Und schaut mal da diesen riesigen Baum an. Da der Jason, da steht da eine Ecke an der Wurzel. Und da geht der Baum hoch. Some of these roots you have to, you know, you have to climb over. It's very easy to trip and fall anytime. Und da gibt's dann diese Wurzeln und das ist sehr leicht darüber zu fallen. Man muss einfach wirklich drüber steigen. When you going through knee-high water, you could step on something and hurt your foot. Und da kann es sein, dass du durch kniehohes Wasser einfach durch warten musst und du trittst auf irgendwas rauf und dann verletzt du dich vielleicht. Going up steep hills and the rocks are slippery from the humidity, you could slip right off and break something. Du gehst da steile Berge hoch und das ist natürlich glitschig und die Steine sind nass. Und es kann sein, dass du einfach dabei ein Gelenk verknackst. We were just reflecting on the thousands, tens of thousands of steps that we had gone. Und wir haben auch darüber nachgedacht. Das waren Zehntausende von Schritten, die wir gemacht haben. And we really see that your prayers protected every single step that we took. Und wir haben wirklich gesehen und erlebt, wie einfach eure Gebete jeden Schritt da behütet und bewahrt haben. This is in the third village. We're setting up the Jesus film here. This is the screen. Wir befinden uns da jetzt in dem dritten Dorf und da könnt ihr sehen, wie wir da die Leinwand aufgebaut haben, um den Jesus-Film zu zeigen. Once again, this is the main reason why we were going. Und noch einmal, das war der Hauptgrund, warum wir eben dorthin gegangen sind. We heard many special testimonies from people after the invitations were given. Und wir haben viele besondere Zeugnisse einfach hören dürfen, nachdem es diese Einladung gab, einfach Jesus anzunehmen. Most of these people, safe to say, had never heard about Jesus Christ. Man kann sicher sagen, dass die meisten von diesen Menschen von Jesus noch nie gehört hatten. These people fight for just food every day. Aber diese Menschen, sie kämpfen einfach ums Überleben, wenn es einfach nur die tägliche Nahrung ist. So they're watching the Jesus film, watching Jesus do miracles. Und sie sehen einfach, sie sehen, wie Jesus da Wunder tut. Turning 5 loaves of bread and 2 fish. Wie Jesus einfach 2 fünf Rotlaib und zwei Fische einfach to feed thousands and thousands of people. Verwendet, um tausende von Menschen zu ernähren. And it was so cool. Every miracle Jesus did, whether it was feeding or healing. Und bei jedem Wunder, was Jesus da vollbrachte, the people would just start clapping. Standen die Leute da und sie haben einfach geklatscht. They loved this man. Sie lieben diesen Mann. Because this man can change lives. Weil dieser Mann, der kann Leben verändern. One lady explained that during the war, her house was hit by two rocket-propelled grenades. Eine Frau erzählte, wie ihr Haus getroffen wurde von zwei Granaten, die so eine Art Raketen betrieben waren. And she was protected both by those, and she realized then that there was a God. Und sie hat irgendwie Schutz erfahren davor und hat darin erkannt, dass es einen Gott geben muss. And she watched the Jesus film and she knew, I have to give my life to the Son of God. Und als den Jesus-Film sah, da wusste sie, ich muss mein Leben dem Sohn Gottes geben. Lives changed. Leben wurden verwandelt. Another lady had been persecuted, ostracized, and had not been to church for many years. Eine andere Frau wurde verfolgt und wurde einfach ausgestoßen und sie war für viele Jahre in keiner Gemeinde. She responded to the invitation after the film to give her life to Christ. Und sie reagierte nach dem Film darauf, einfach ihr Leben, indem sie ihr Leben praktisch Jesus übergab. And then the next day came to the service that we held for the first time in 10 years. Und am nächsten Tag kam sie zum Gottesdienst, das erste Mal nach 10 Jahren. Lives changed. Leben, die verwandelt wurden. Next picture, please. Some different reactions to white people. The boy on the left is pretty chill. Pretty cool. Unterschiedliche Reaktionen da auf die Weißen, die da hineinkamen. Der eine ist ziemlich cool drauf. The boy on the right was screaming and then ended up running away. Und der andere praktisch, er fing an zu schreien und er lief dann weg. Next. Das war eine Reaktion auf uns als Weiße. This was dinner. Abendessen. A bat. Eine Fledermaus. We also ate turtle. Wir haben auch Schildkröten gegessen. Porcupine. Wildschwein. Stachelschwein. Nein, auch nicht. Was ist das? Doesn't matter. Monkey. Also Affen. And other things you don't want to know about. Next picture. We were living Liberian life. This is a meaningful photo after we sat down with all the chiefs and elders in every village. Das ist ein Foto, nachdem wir mit den Ältesten und dann mit den Stammeshäuptlingen zusammengesessen hatten. They were so blessed to hear we not only wanted to help them spiritually but also physically with development. Sie waren das so gesegnet, einfach zu hören, dass wir ihnen nicht nur geistlich weiterhelfen wollten, sondern dass wir auch praktisch die Entwicklung des Dorfes irgendwo vorantreiben wollten. So the chief gave us a white chicken, which stands for purity. Und so hat uns der Dorfhäuptling praktisch ein weißes Huhn geschenkt, und das ist ein Symbol der Reinheit. And cola nuts, which stand for long-lasting friendship. Und dann spezielle Cola-Nüsse, die für fortwährende Freundschaft stehen. Little boy who ventured into our room and stole my boots. Ein kleiner Junge, der das große Abenteuer beging, also in mein Zimmer zu kommen und meine Schuhe zu stehlen. Is that it? Probably. Once again, it was so special to me in every village to see lives changed. Noch einmal, es war einfach so außerordentlich, so besonders, in jedes Dorf hineinzugehen und zu erleben, wie einfach ein Leben nach dem anderen verwandelt wird. In Sublima, the last village. Und in Sublima, in dem letzten Dorf, was wir besuchten. They gave an invitation for the adults to come forward. Da gab es eine Einladung, dass einfach die Erwachsenen nach vorne kommen, um ihr Leben zu geben. And a small crowd came forward. Und so versammelte sich eine kleine Menge. And then they gave an invitation for the children to accept Jesus. Und gab es eine Einladung für die Kinder. I had one of the most special times for me of the whole trip was leading these 38 children to Jesus. Und das war eines der besondersten Erlebnisse der ganzen Reise, einfach zu sehen, wie diese 38 Kinder praktisch zum Herrn geführt werden konnten. Mm-hmm. We can show that last video there. We'll close up. Und jetzt kommt das letzte Video und schließen wir ab. Okay, we are now, because of the rain, inside in the chief's house, which is splendid and very nice of him, but it's filled with poisonous spiders. We got one up there and one down here. So Eric's going to give it the boot. Please do not touch this. Actually, I'm standing up. I can't. Just okay, concentration. Okay, focus. Focus. Hold it. Oh, shoot. Oh, it's under the bed. The chief's house was made out of these mud bricks. You saw. Das Haus von dem Häuptling und es besteht aus so Lehmziegeln. So Eric's trying to smash the spider with his boot and in the meantime just destroying the chief's house with this boot. Eric versucht praktisch da die Spinnen irgendwie zu töten mit seinen Stiefeln und zerstört dabei das Haus vom Häuptling, vom Dorfhäuptling. Once again, that was in the first village and actually that helped build our relationships closer with the chief. Das war in dem ersten Dorf und es hat tatsächlich auch geholfen, unsere Beziehung zu vertiefen. Once again, it was exhausting, but it was exciting. Also noch einmal, es war erschöpfend, aber es war unglaublich spannend. And it was great to be able to support Dennis. This man is an amazing leader. Und es war auch sehr erstaunlich, diesen Dennis unterstützen zu können. Er ist einfach so ein Mann, so ein Leiter. Yeah, and he's so trustworthy with all these finances. He's just listing everything out, only spending what is being given or else giving it back to where it came from. Und er ist so eine Person, der man vertrauen kann. Bis ins kleinste praktische Detail gibt er einfach Rechenschaft über das, was er administriert. Mm-hmm. And he is... His structure for ministry is amazing. There's not a lot of time to get into details, but how he is reaching this country with his team of evangelists is incredible. Und die Struktur, die er hat und die Strategie für dieses Land und wie er mit seinen Evangelisten praktisch dieses Land einfach erreicht. Die Strategie ist einfach absolut erstaunlich. Going to a central village, winning that village for Christ, like Malawu. Und er geht in ein wirklich zentrales Dorf für eine ganze Gegend, wie zum Beispiel eben Malawu. And sending out evangelists two by two to the surrounding villages. Und dann sendet er von dort aus Evangelisten aus, die immer zu zweit in die verschiedenen Dörfer gehen. 16-year-old evangelists. Und die sind vielleicht nur 16 Jahre alt, die Evangelisten. With passion for God's word. Aber sie haben eine Leidenschaft für Gottes Wort. Who just want to win souls for Christ. Und sie wollen einfach nur Seelen für Christus gewinnen. That should be the same here. Und das Gleiche sollte einfach hier stattfinden. We should have passion for God's word. Wir sollten eine Leidenschaft haben für Gottes Wort. We should have passion to change people's lives. Eine Leidenschaft, die einfach das Leben von einem Menschen verwandeln möchte. And we can be confident that when we step out in faith. Und wir können diese Zuversicht haben, wenn wir da diesen Schritt im Glauben machen. That God will use us to change our community here in Vienna. Dass Gott uns verwenden wird, um einfach die Gesellschaft um uns herum hier in Wien zu verwandeln. And also partnering with Dennis's team in Liberia to change things in other parts of the world. Aber genauso als Partner der Teams von Dennis in Liberia, wo wir dann einfach weitere Teile der Welt verändern können. That God will empower you to fulfill all the good things your faith prompts you to do. Gott wird dich bevollmächtigen, alle Dinge auch wirklich zu vollbringen, die einfach dein Glaube dir aufs Herz legt. Das ist 2. Thessalonians 1:11. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. So with that, we just thank you once again for all of your support financially and prayerfully. Even Dennis said at one point in the trail, we just feel so lifted up in prayer. Aber wir wollen euch einfach so sehr danken für all eure Unterstützung im Gebet und auch durch die Gaben. Und auch der Dennis hat das besonders erwähnt, er sagt, schau, es ist einfach so ein Gefühl, als wenn wir getragen werden durch Gebet. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. So, just want to close in prayer with you all. Und so möchte ich abschließen im Gebet. Almighty God, we praise you because you are a God of miracles. Allmächtiger Gott, wir preisen dich. Du bist ein Gott der Wunder. Every soul that is every person that is changed for you, Jesus, is a miracle. Jede Seele, jede Person, die da verwandelt wurde, ist einfach ein Wunder. Every person that was healed in those villages is a miracle. Und jede Person, die da geheilt wurde in diesen Dörfern, es ist ein Wunder. We thank you, Father, that you choose to work through us, even though we are broken jars of clay. Und Vater, danke, dass du dich entschieden hast, durch uns zu wirken und zu arbeiten, obwohl wir nur Gefäße aus Ton sind. We thank you for this church, Lord. Und Herr, wir danken dir für diese Gemeinde hier. We thank you for the leadership. Wir danken dir für die Gemeindeleitung. We thank you for every single part of the body. Und wir danken dir für jedes Glied hier im Leib. We thank you, God, that you have a huge vision for this church to accomplish great things in Vienna. Und wir danken dir dafür, dass du eine riesige Vision hast für diese Gemeinde, auf dass sie einfach großartige Dinge hier in Wien wirkt und vollbringt. And also in other parts of the world. Und auch in anderen Teilen der Welt. Because a vision that is not beyond our own resources is not from you, Lord. Und eine Vision, die nicht über unsere eigenen Ressourcen hinausgeht, das kann keine Vision sein, die von dir kommt. We pray this prayer, God, use me. Und wir beten dieses Gebet, Herr, verwende mich, verwende uns. Father, bless each and every person who spent time praying for our protection and our effectiveness. Herr, segne einfach jede einzelne Person, die Zeit damit zugebracht hat, einfach für unseren Schutz zu beten. Bless each and every person who sacrificed financially to help this trip. Und Herr, segne jede einzelne Person, die einfach finanziell geopfert hat, um diese Reise zu ermöglichen. Help them to know in their heart of hearts that lives were changed in Liberia. Lass sie einfach in dem tiefsten des Herzens wissen, dass Leben dadurch in Liberia verwandelt wurden. That people now know personally Jesus Christ. Dass Menschen jetzt Jesus Christus persönlich kennen dadurch. As their Lord and their Savior. Als ihren Herrn und Erretter. And maybe tonight you're visiting for the first time. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du bist hier Gastbesucher zum ersten Mal. Or you've simply never accepted Jesus Christ as your Savior and Lord. Oder vielleicht bist du auch hier und hast Jesus noch nie als deinen Herrn und Retter angenommen. Jesus Christ can change your life. Jesus Christus kann dein Leben verändern. So I invite you just to pray this prayer in your heart. Und deshalb möchte ich dich einladen, einfach dieses Gebet im Herzen mitzubeten. The Bible says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Und die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist. And believe in your heart that God raised him from the dead. Und du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von dem Toten auferweckt hat. You will be saved. Dann wirst du errettet werden. That's Romans 10:9. Das finden wir in Römer Kapitel 10, Vers 9. Pray this prayer in your heart. Bete einfach dieses Gebet in deinem Herzen. Lord Jesus. Herr Jesus. I recognize that I am a sinner, that I've made mistakes. Ich erkenne das, dass ich ein Sünder bin und dass ich Fehler begangen habe. I ask you to forgive all of my sins. Wash my heart white as snow. Und ich bitte dich, dass du all meine Sünden vergibst und mich reinwäscht, weiß wie Schnee. Thank you for dying on the cross for my sins. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Thank you for raising from the dead to defeat sin, death, Satan and hell. Oh, dass du vom Toten wieder auferstanden bist, um die Sünde, den Tod und die Hölle zu besiegen. Help me to live a life that pleases you. Hilf mir, ein Leben zu leben, was dir wohlgefällig ist. I accept you now as my Lord, ruler of my life. Ich nehme dich an als meinen Herrn, dass du mein Leben einfach beherrschst. And as Savior from my sins. Und als Retter für meine Sünde. Fill me with your Holy Spirit. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. And give me the strength every day to live a life that pleases you. Und gib mir die Kraft und die Stärke, jeden Tag ein Leben zu leben, was dir gefällt. Thank you that you love me, Jesus, unconditionally. Und danke, Jesus, dass du mich bedingungslos liebst. Amen. Amen. Isn't that so good? War das nicht so gut? That's what we live for. Darum leben wir. That people would come to know him. Dass Menschen ihn kennenlernen. My Bible for a second. I just want to read one verse I read this morning. Ich möchte einfach einen Vers lesen, den ich heute früh gelesen habe. 2 Timothy. 2. Timotheus. Just listen to this verse. Und schaut mal diesen Vers. Hört mal zu. Paul writes to Timothy, I am willing to endure anything. Da sagt er dem Timotheus, ich bin bereit, alles zu ertragen. If it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen. Wenn es nur Rettung gibt, ewiges Leben in Christus Jesus. Which verse is it? It's verse 10. Okay, Vers, bis Kapitel 2. Okay, 2 Vers 10, Entschuldigung. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Did you get that? I'm willing to endure anything. Ich bin bereit, alles zu ertragen. Verse 8 says, always remembering that Jesus was raised from the dead. Und Vers 8 heißt es, denke an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht David stammte und von den Toten auferstanden ist. Nate was telling me, he was saying, I was so impressed by these 16-year-old evangelists. Nathan hat mir erzählt, er war so beeindruckt von diesen 16-jährigen Evangelisten. Like, why doesn't it happen here? Und warum passiert das nicht hier? Because we face a different test than they do. Wir haben eine andere Prüfung zu durchstehen als sie. They have much to teach us on how to pass the test of adversity. Sie können sehr viel lehren darüber, wie man diese Prüfungen des Widerstands, der Schwierigkeiten durchlebt. We have to pass the test of prosperity. Wir müssen die Prüfung des Wohlstands bestehen. Israel always failed the test of prosperity. Israel hat immer in der Prüfung des Wohlstands versagt. And God always said, when I bless you, don't forget me. Und Gott hat immer zu Israel gesagt, wenn ich euch segne, bitte vergesst mich nicht. We don't know how they would do if they came here. Ich weiß nicht, wie es ihnen dann gehen würde, wenn sie hier wären. They might just forget, just as we do. Vielleicht würden sie genauso vergessen, wie wir vergessen. And it's been proven that people who come out of adversity into prosperity so easily fail the prosperity test. Und es gilt als bewiesen, dass Menschen, die einfach aus starken Schwierigkeiten herauskommen, dann in Wohlstand hineinkommen, diesen Test nicht bestehen. But we are here. Aber hier sind wir. And we are fighting that test. Und wir kämpfen in dieser Prüfung. We are not somewhere else tonight. We've made a decision to sacrifice time to come tonight. Wir sind nicht irgendwo anders, sondern wir haben eine Entscheidung getroffen, diese Zeit heute Abend hier zu opfern. And I would just want to make you aware of the test that we face. Und ich möchte euch einfach bewusst machen, welche Prüfung bei uns die Prüfung ist. The test to forget God. Es ist die Prüfung, Gott zu vergessen. Don't forget, remember that Jesus is raised from the dead. Vergesst das nicht. Erinnert euch daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Last week I was asking the church if you would join me in prayer. Letzte Woche habe ich euch gebeten als Gemeinde, dass ihr einfach mit mir mitmacht im Gebet. For unity. Dass ihr mitbetet um der Einheit. God is working in our church. Gott wirkt in der Gemeinde, er arbeitet. God is pruning our church. Und er beschneidet sie wie Wein. John chapter 15, God prunes the vine. Und Johannes Kapitel 15, Gott beschneidet den Wein. When God starts to cut, it hurts. Und wenn Gott beginnt, da zu beschneiden, dann schmerzt es. And only those who are focused on him. Und nur die auf ihn einfach fokussiert sind, will pass that test. Die werden diese Prüfung bestehen. What does it take you to get your eyes off of Christ? Was braucht es bei dir, dass sich deine Augen von Christus abwenden? What does it take you to get your eyes on people and off of Jesus? Was braucht es bei dir, dass deine Augen sich abwenden von Jesus und hinwenden zu Menschen? With some people, it's just one conversation. Bei einigen Leuten ist es einfach nur ein paar Worte, ein Gespräch. And their eyes are on people. Und plötzlich sind ihre Augen nur auf Menschen gerichtet. We have an incredible responsibility. Wir haben einfach eine unglaubliche Verantwortung. The rice mill that we bought from this church bought for Malawi. Diese Reismühle, die unsere Gemeinde hier für Malawi gekauft hat, is going to change the village. Wird ein ganzes Dorf völlig verwandeln. These people pound for hours for a little bit of rice. Diese Menschen, sie haben einfach stundenlang da sich bemühen müssen für ein bisschen Reis. Now they can put that rice into a mill and they can package it, take it to the market and they can sell it. Nun haben sie diese Mühle. Sie können Reis nehmen, er ist im Nu gemahlen, sie können ihn verpacken und sie können ihn verkaufen auf dem Markt. I ask you. Ich frage euch. Focus on the Lord. Ich bitte euch, fokussiert euch auf den Herrn. Be a little bit more radical. Seid einfach noch ein bisschen radikaler. Take your Christianity a little bit more serious. Nehmt euer Christsein noch ein bisschen ernster. And I'll just end with the verse it leads to in verse 20. Und ich möchte mit einem weiteren Vers einfach abschließen, Vers 20, wo es dann hinführt. But I'm going to start from verse 19. Ich beginne mit Vers 19. But God's truth stands firm like a foundation stone. With this instruction. Doch Gottes Wahrheit steht fest wie ein Grundstein mit folgender Inschrift. The Lord knows who are his. Der Herr erkennt die Seinen. And all who belong to the Lord must turn from evil. Wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeit fern. In a wealthy home there are utensils made of gold and silver. In einem wohlhabenden Haus gibt es Gefäße aus Gold und Silber. And some of wood and clay. Und andere aus Holz und Ton. The expensive utensils are used for special occasions. Die teuren Gefäße werden für besondere Anlässe benutzt. The cheap ones for everyday use. Die preiswerten dagegen für das tägliche Leben. And here it is. If you keep yourself pure, wer sich von solchen Menschen fernhält, wer sich reinhält, you will be a special utensil for honorable use. Wird wie eins dieser teuren Gefäße sein, nützlich für den Hausherrn. Your life will be clean. Euer Leben wird rein sein. And you will be ready for the master to use you. Ihr werdet rein sein, nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was gut ist. For every good work. Für alles, was gut ist. Run from everything that stimulates youthful lust. Halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften erweckt. Instead, pursue righteous living. Deine Ziele sollen Gerechtigkeit, faithfulness, Glauben, love und Liebe and peace sein, wie Friede mit allen. Enjoy the companionship of those who call the Lord. Call the Lord with pure hearts. Friede mit allen, die mit aufrichtigem Herzen den Herrn anrufen. What is your passion today? Was ist deine Leidenschaft heute? What's your desire? Was ist dein Verlangen, dein Wunsch im Inneren? My desire is that when I leave this earth, mein tiefster Wunsch ist, dass wenn ich einmal diese Erde verlassen and muss, I make my flight to heaven, und mein Flug gen Himmel beginnt, it says we die and then we fly. Es heißt, wir sterben und dann sind wir dahin. Psalm 91. Psalm 91. Right. I want to know that I've done everything I could. Dann möchte ich die Gewissheit haben, dass ich alles getan habe, was ich nur konnte. To serve God by serving others. Um Gott zu dienen, indem ich anderen Menschen diente. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we are about 140 people tonight. Vater im Himmel, wir sind etwa 140 Leute heute Abend hier. Young people. Junge Leute. I pray tonight. Ich bete heute Abend. You would convict us all. Dass du uns einfach überführst. What we saw today in those pictures. Was wir heute gesehen haben in diesen Bildern. What is God speaking to your heart? Was spricht Gott hinein in dein Herz? Do you want to be part of something? Möchtest du auch an etwas Anteil haben? Maybe here in Austria. Vielleicht hier in Österreich. In Romania. Oder in Rumänien. In Liberia. In Liberia. Or Kenya. In Kenia. Costa Rica. Costa Rica. Father, I pray today. Vater, ich bete heute that Abend, you would use the words of Nate and Yasin, dass du die Worte von Nathan und Yasin verwendest, to work deep in our hearts, um einfach tief in unseren Herzen zu wirken. We want to be vessels useful to the Master. Wir wollen Gefäße sein, einfach nützlich für den Meister. Let's just all close our eyes. Lass uns die Augen schließen. Nobody looking. Niemand schaut. If you want to be a vessel useful to the Master. Wenn du ein Gefäß sein möchtest, nützlich dem Meister. Lift your hand up. Dann hebe die Hand. Raise your hand to God. Hebe deine Hand zu Gott. And say, God, here I am. Gott, hier bin ich. I want to be useful to you. Ich möchte für dich nützlich sein. When I meet you face to face. Wenn ich einmal dann treffen werde, Angesicht zu Angesicht. Nothing would bless my heart more. Nichts wird mein Herz mehr segnen, and to hear you say thank you. Als von diesen Worten zu hören, danke. Well done. Gut gemacht. Father, give us the heart. Vater, gib uns das Herz. To be willing to endure anything. Einfach bereit zu sein, alles zu ertragen. To bring the gospel to people. Um das Evangelium einfach zu Menschen zu bringen. Can you see our hands today? Herr, du siehst unsere Hände. Fill us with your spirit. Fülle uns mit deinem Geist. Fill us with courage. Fülle uns mit Mut. Fill us with love. Mit Liebe. Purity. Reinheit. And joy. Freude. To serve you with all our hearts. Um dir mit ganzem Herzen zu dienen. We want to start right after the service. Wir möchten direkt beginnen, gleich nach dem Gottesdienst. Lead us and guide us. Leite uns und führe uns. How we can be servants. Wie wir einfach Diener sein können. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen.